uns nicht, denn wir haben ein Ideal. Wir sind arische Kämpfer, weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Wir sind arische Kämpfer, weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Arische Kämpfer, arische Kämpfer, wir sind arische Kämpfer. Ich bin Berliner, was kann schöner sein? Ein stolzer Deutscher und kein Türkenschwein. Doch wenn ich meine Stadt heute seh, dann tut es mir im Herzen weh. Alle Gangs ziehen durch die Nacht. Was habt ihr aus Berlin gemacht? Berlin bleibt deutsch! Berlin bleibt deutsch! Überstanden, Besatzer kamen und verschwanden. Und auch Kanaken, Parasiten, lassen wir uns nicht länger bieten. Türkenpack und Scheißsenat, raus aus unserer schönen Stadt. Berlin bleibt deutsch, Berlin bleibt deutsch, Berlin. Die alten Fotos vor vom Fackelzug des Brandenburger Tor. Braune Kolonnen im lodernden Schein, genauso wird's bald wieder sein. Wenn all die Not ein Ende hat für Großdeutschlands Reichshauptstadt. Berlin bleibt deutsch, Berlin bleibt deutsch, Berlin. Sonne, wir lieben Schnee und die Genossen der DKP. Rassismus liegt uns völlig fern, alle Neger haben wir gern. Wir sind gar nicht rechtsradikal, rechtsradikal, rechtsradikal. Wir sind gar nicht rechtsradikal. Rechtsradikal, rechtsradikal. Ein Skalinski, der mag uns sehr. Und der Bundmann noch viel mehr. Wir schicken immer nen dicken Brief mit viel Kohle nach Tel Aviv. Wir sind gar nicht rechtsradikal, rechtsradikal, rechtsradikal. Wir sind gar nicht rechtsradikal, rechtsradikal, rechtsradikal. Es gibt zwei Bier für uns und Kunst, drum kommt der Staatsschutz auch oft zu uns. Auch Wiesenthal kommt gern zum Tee, mit viel Zucker statt Zyklon B. Wir sind gar nicht rechtsradikal, rechtsradikal, rechtsradikal. Wir sind gar nicht rechtsradikal, rechtsradikal, rechtsradikal. La la la la, la la la la, la la la la, la la la. Rechtsradikal, rechtsradikal, wir sind gar nicht rechtsradikal, rechtsradikal, rechtsradikal, wir sind gar nicht rechtsradikal, rechtsradikal, rechtsradikal, wir sind gar nicht rechtsradikal. Es gibt ein Land, ganz hoch im Norden, in Schnee und Eis, mit Seen und Fjorden. Nordland, Nordland, glaub mir, deine Stunde kommt. Lebt ein Volk seit tausend Jahren, die Augen blau mit blonden Haaren. Nordland, Nordland, glaub mir, deine Stunde kommt. Im Gesicht verlassen Mauermörder das Gericht. Die schützten doch nur ihre DDR. Von der Opfer spricht keiner mehr. Schlag sie tot, schlag sie tot. Mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag sie tot. Schlag die Kommunisten tot. Und man verrecke! Eine neue Pest. Linke ist PDS. Alle wissen, was früher war. Stasi, Gysi war der Notar. Schlag sie tot, schlag sie tot. Mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag sie tot. Schlag die Kommunisten tot. Schlag sie tot, schlag sie tot. Mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag sie tot, schlag die Kommunisten tot. Schlag sie tot, schlag sie tot, mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag sie tot, schlag die Kommunisten tot. Schlag sie tot, schlag sie tot. Schlag die Kommunisten nieder! Schlag sie tot! Schlag sie tot! Schlag die Kommunisten tot! Dieses Lied ist nur für Anne, nur für Anne ganz allein. Nur für Anne, nur für Anne soll dieses Liedchen sein. 3, 4! Dieses Lied ist nur für Anne, nur für Anne ganz allein. Nur für Anne, nur für Anne soll dieses Liedchen sein. Oi! Millionen Asylbetrüger kassieren das dicke Moos. Doch deutsche Volksgenossen, arbeits- und obdachlos. Mich packt der blanke Hass, wenn ich das seh. Etwas ist faul an dieser BRD. Etwas ist faul an dieser BRD. Etwas ist faul an dieser BRD. Sieh dir die Bonzen an in ihren Ministersesseln. Sie leben ins Haus und Braus und halten uns in Fesseln. Etwas ist faul an dieser BRD. Etwas ist faul an dieser BRD. Und Volksverräter regieren unser Land. Und ihr geht sie noch wählen. Seid ihr noch bei Verstand? Etwas ist faul an dieser BRD. Etwas ist faul an dieser BRD. Glaub mir nicht mehr lange, dann stürzt der Bonzenthron. Dann kommt der Tag der Rache und ihr kriegt euren Lohn. Ein Mann ist faul an dieser Erde. Erlass ist faul an dieser Beerde. Erlass ist faul an dieser Beerde. Alles ist faul an dieser Beerde. Erlass ist faul. Gestern duften jeder auf, Plantagen schuften, aber heute schon nach teuren Deos duften. Gestern gab's die Peitsche fürs Aufmucken. Heute dürfen sich schon weiße Frauen frech angucken. Neger! Neger! Raus aus unserem Land! Neger! Neger! Raus aus unserem Land! Gestern noch im Urwald herumgehopst, kommt jetzt zu uns das Negride gesagt. Sie dürfen schon in Konzertsälen singen. Es gibt weiße Idioten, die noch danach springen. Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Lange, alle da dran, da gibt's auch hier den Ku Klux Klan. Wenn in der Nacht die Kreuze brennen, dann könnt ihr stinkenden Koffern um euer Leben rennen. Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Ja! Das ist ein Türkisch. Verrecke, ist in aller Munde und steht an jeder Ecke.

Reich kommt wieder. Das Reich kommt wieder. Das Reich kommt wieder. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, schwarz, rot, Maastricht, das weiß. Sind die Farben, rot. Mit denen sie unser Land verdarben. Schwarz, Bolschewiken und Demokraten wollen unser Nationalstolz töten. Deutsches Volk kämpft für deine Rechte. Rot. Gegen Verräter und Besatzerknechte. Schwarz. Die durch die Nacht, durch Kampf und Not. Rot. Und schau den Farben. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß, rot. Schwarz. Ich weiß nicht, was soll Bitgosch heißen. Und Tschetschen kann ich nicht begreifen. Wildwürzig kann ich nicht aussprechen. Bei WhatsApp muss ich mich erbrechen. Denn Danzig, Breslau und Tschetschen sind deutsche Städte wie Berlin. Danzig, Breslau und Tschetschen sind deutsche Städte wie Berlin. Was auch immer kommen mag, ich weiß genau, es naht der Tag. Da ziehen wir mit Fackelschein in unser altes Danzig ein. Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin. Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin. Tschechen und Polacken heißt dann endlich Koffer packen. Gebt heraus, was ihr gestohlen, und dann soll euch der Teufel holen. Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin. Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin. Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin. Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin. Lanza dröhnt aus der Musicbox. immer wieder Festigkeit. Lanzer dröhnt aus der Musicbox. Immer wieder Festigkeit. Vollpower ist heute angesagt. Vollpower, so wie ich es sag. Bier ist heute meine Droge. Alfred Tetzler, mein Ideologe. Scheiß auf die Alten, scheiß auf die Blagen. Ja, ich kann noch mehr vertragen. Denn hier bin ich nicht allein. Und so wird es immer sein. Hier sind alle meine Freunde. Hier versteht man meine Song. Ja, hier bin ich nicht allein. Und ich bin stolz, ein Proll zu sein. Proll-Power ist heute angesagt. Proll-Power, so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge. Alfred Tetzler, mein Ideologe. Liebe uns in den Arm. Brüllen wir Heino oder Amar. Schmerz schon aus allen Groß. Und sein jedes Abwehrhaus. Am Morgen kommen wir wieder. Saufen wir und grüllen wir. Und so wird es immer sein. Denn ich bin stolz, ein Proll zu sein. Proll-Power ist heute angesagt. Proll-Power, so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge. Alfred Tetzler, mein Ideologe. Die Wirtin, dieses Fieserett, hat was gegen KDF. Doch die Sau kann uns nicht hören. Wir wollen nur noch Proll-Power. Alle Spießer sehen schwarz, Platz 1 in den Trinkercharts. Proll-Power, der Mega-Hit, und alles grüllt bei Lanzer mit. Proll-Power ist heute angesagt, Proll-Power, so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Yeah! Bernd, Bernd, nochmals Bernd, werde ich zum Willentier. Gewalt, Gewalt, die nackte Gewalt, was anders ist, wird umgeknallt. Im manzen Scheiße, alles Mist. Töten raus, ich bin Sexist. Aus meinem Maul, da steckt das Ranzig. Ich, zum Ego 28. Und Schuldeise und die anderen guten Sachen. Und jetzt kriegen die Linken von uns Programm in den Top, jawoll. Gib mir ein E! E! Gib mir ein O! U! Eko! Eko! Achtung! Achtung! 20! 20! 20.